Liebe Radiohörer, herzlich willkommen auf FSK 93,0 zu der Sendung Altona Abroad 2. Dieses ist die Fortsetzung unseres akustischen Spaziergangs durch Altona und wir haben heute wieder verschiedene Gäste, die sprechen über verschiedene Stationen in Altona, Hintergrundinformationen geben zu den aktuellen stadtpolitischen Entwicklungen. Wir versuchen, von einem Standort zum nächsten zu gehen und euch ein wenig Orientierung zu bieten in den Umbrüchen und Veränderungen, die dort vor sich gehen. Wir haben dazu verschiedene Personen eingeladen, die ich hier ganz kurz einmal nennen möchte. Das ist zum einen Thomas Leske von Altopia, der uns Auskunft geben wird, vor allen Dingen zu den Umstrukturierungen des Bahngeländes, zum Zukunftsplan und vor allen Dingen seinen Schwerpunkt legen wird auf die Bürgerbeteiligung. Es ist da Robert Jarowoy, Fraktionsvorsitzender der Linken in Altona, der sich ebenso mit diesen Beteiligungsverfahren und vor allen Dingen dem Bahngelände beschäftigen wird. Dorothee Duffy ist da, eine Vertreterin von An Elbe, die uns versorgen wird mit sehr vielen Informationen zur Geschichte der und dem derzeitigen Stand des hochattraktiven Gebäudes der Seefahrtschule. Daniel Behrens wird uns Auskunft geben über den derzeitigen Stand. Also er selber kommt von dem Verein Frappant und er wird uns ein wenig Einblick geben in die aktuellen Entwicklungen von der Viktoria-Kaserne. Außerdem haben wir Heike Breitenfeld und Julian Stolte befragt zum Kebab. Und es gibt einen Beitrag von Judith Hamann, die wiederum noch einmal eine historische Perspektive auf die Entwicklung der Viktoria-Kaserne uns geben wird. Es gibt einen dann noch eingespielten Beitrag von Dörte Schmidt-Reichert und Johannes Kohl von Prokobi. Die ganze Sendung dauert von 14 bis 17 Uhr. Wir werden euch zwischendurch auch immer wieder versorgen mit den neuesten Informationen zur gerade laufenden Demo. Mieten, Wahnsinn, stoppen, Wohnraum, vergesellschaften. Vielleicht jetzt schon die aktuellste Information. Die Demonstration bzw. die Route der Demonstration bleibt wie ursprünglich vorgesehen. Sie ist bestätigt worden. Das haben die Gerichte heute bekannt gegeben. Ich werde euch die Route jetzt auch einmal ganz kurz vorlesen, damit ihr wisst, wohin müsst oder wo es hingeht. Aktuell noch am Millerntorplatz die Auftaktkundgebung. Der Zug geht dann weiter. Zirkusweg, Bernhard-Nocht-Straße, Balduinstraße, Silbersackstraße, Reeperbahn, dort wird eine Zwischenkundgebung stattfinden, dann Detlef-Bremer-Straße, Paul-Rosen-Straße, Bernsdorf-Straße, Tadenstraße, Chemnitz-Straße, Hospitalstraße, Große Bergstraße, dort gibt es wieder eine Zwischenkundgebung, dann Max-Brauer-Allee, Platz der Republik, Lobostraße, Klausstraße, Bahnfelderstraße, Ottensener Hauptstraße, Nöltingstraße, Alma-Wartenberg-Platz und dort wird dann die Endkundgebung stattfinden. Wir werden euch, wie gesagt, immer wieder mit aktuellen Informationen versorgen. Und wer sind eigentlich wir? Das sollte noch gesagt werden. Die Sendung vorbereitet und produziert haben Jon Hagen, Lena Kaiser, Michel Chevalier, der vor allen Dingen die Musik zusammengestellt hat, Bettina Göbel, Annabella Angelowska, mein Name ist Rahel Puffert, Judith Hamann und Heiner Metzger. Einige von uns sind hier auch im Studio, aber jetzt vielleicht zunächst Musik. We'll be right back. Das waren die Dead Rides. Und jetzt geht es weiter mit einem Beitrag über das Bahngelände. Ja, wir haben jetzt zu Gast Thomas Leske von der Initiative Altopia. Thomas, ihr kümmert euch um die Beplanung des Bahngeländes in Altona. Und es gab ja im September dazu eine öffentliche Veranstaltung, das sogenannte Bürgerforum, wo verschiedene Positionen, die offiziellen und auch eure, vorgetragen wurden. Vielleicht kannst du ja erstmal erzählen, wie kam es überhaupt dazu, dass dieses Bahngelände beplant wurde und wie kam überhaupt die Idee auf und wie steht es mit den aktuellen Planungen der Bahn zur Verlegung des Bahnhofs nach Diebsteich? Die Verlegung des Fernbahnhofs Altona zum Diebsteich wird immer als Anlass der Planung hervorgehoben in jeder der Veranstaltungen, die wir besucht haben. Letzten Endes ist es so, dass dieser Bahnhof, wenn er denn überhaupt verlegt wird, erst frühestens nach 2016, aber eher später. Das sind allerneueste Informationen aus der BSU. Also das ist eine sehr in der Zukunft liegende Vorhaben und das begründet die tatsächliche Planung, die jetzt schon im nächsten Jahr zu Ende geführt und im übernächsten Jahr dann wahrscheinlich zu einem Baubeginn schon führen wird, betrifft diese Verlegung überhaupt nicht. Und das hat einen entscheidenden Einwand von uns eben hervorgerufen, dass wir gesagt haben, wenn dieser Bahnhof gar nicht verlegt wird, woher kommt denn dann die Eile, dass eben eine erste Realisierungsstufe schon so früh und so überstürzt in Gang gesetzt werden soll? Ja, der östliche Teil dieses Geländes ist ja jetzt bereits schon beplant. Da gibt es ja schon einen Architektursiegerentwurf. Wie steht ihr da als Initiative dazu und wie würde überhaupt die Verteilung dieser Wohnungen dort aussehen? Gibt es da Sozialwohnungen? Wie siehst du das mit der Durchmischung und mit der Planung? Wie ist eure Haltung dazu? Dieser östliche Teil, der hat so eine sichelförmige Aussehen, der nördliche Teil davon gehört Aurelis nicht, sondern Holsten-Karlsberg und wird von ECE entwickelt und der südliche Teil davon wird von Aurelis entwickelt. Der Wettbewerbsentwurf liegt vor, der ist nochmal nachgebessert worden. Insgesamt ist unsere Kritik an dem Entwurf aus städtebaulichen Gründen besteht darin, dass in großen Einheiten bebaut werden wird von 5 Eigentümern. Ich muss das nachher nochmal vielleicht genauer erklären, wer das ist, oder darf ich vielleicht erklären, wer das ist. Aber erstmal sind es diese wenigen und wir gehen davon aus, dass diese projektierte Blockrandbebauung dazu führt, dass solche Blöcke da entstehen, die dann schließlich so einen Charakter haben, wenn nicht gar so riesig wie in der Hafen City, aber eben doch sehr bombastisch. Und wir befürchten, dass das wie ein Riegel dann zwischen den Stadtteilen liegt, die es ja da schon gibt. Das ist einmal Altona Altstadt, Altona Nord und eben Ottensen. So, dann war ja noch die Frage nach den Sozialwohnungen. Das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass die Saga plant, 200 Wohnungen dort zu bauen, echte Sozialwohnungen, und sie auch in ihren Bestand zu nehmen. Das haben wir der Taz, einem Bericht in der Taz, entnehmen können. Und dann wissen wir, dass die BSU fest entschlossen ist, ein technokratisches Drittel-Drittel-Drittel-Modell zu verwirklichen. Das heißt, sage und schreibe 30% oder natürlich 33% Eigentumswohnungen, dann eben 33% frei finanzierte Mietwohnungen und 33% Mietwohnungen, die dann gefördert werden, also eben subventioniert, muss man ja sagen. Und unsere Kritik richtet sich natürlich auf die Eigentumswohnungen, denn wenn man vielleicht zugeben könnte, dass es so ein Projekt 10% Eigentumswohnung verträgt, dann wäre das schon viel. Aber 30% bedeutet, für jede Wohnung muss in die Erde gebuddelt werden, damit die entsprechenden Tiefgaragen entstehen können. Also es kommt für uns überhaupt gar nicht in Frage. Wir, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, gehen davon aus, dass dort ein Mittelstandsghetto gebaut wird. Nicht ganz so prächtig wie die Hafen City, aber für dieses Klientel. Die Brache. Ja, ein Beitrag von DJ Meaning, vorproduziert auch vor einiger Zeit schon. Und wir gehen jetzt gleich weiter mit dem Interview von Thomas Leske über Altopia und die Projekte, die an der Altonas Mitte geplant werden. Thomas, du erzählst gerade irgendwie, als wäre das alles schon durchgeplant und völlig klar, was da gebaut werden soll. Ich habe gelesen, beziehungsweise die BSU hat vor kurzem noch verlautbart, irgendwie, dass sie massive und extrem breite Bürgerbeteiligung einholen wollen für die Bebauung des Geländes und für die Durchplanung. Was passiert da eigentlich oder was passiert da nicht, wenn du jetzt sagst, dass es eigentlich schon alles feststeht? Also die Frage ist berechtigt und das amüsiert mich auch. Ich kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen, denn wir wissen, dass jetzt der sogenannte Masterplan, das ist übrigens nicht der Masterplan, gegen den die Aktivisten von Kein Ikea in Altona sich vehement gewandt haben, sondern das ist jetzt so ein architektonischer Masterplan, dass der Masterplan noch in diesem Jahr von der Bürgerschaft beschlossen werden soll. Damit sind alle Eckpunkte bereits festgelegt und die dann möglicherweise noch folgende Informationsveranstaltung für die Bürger, darüber kann man ohnehin von einer Bürgerbeteiligung gar nicht sprechen, kann im Grunde nur noch so eine Art besänftigenden Effekt haben, denn mit dem Bürgerschaftsbeschluss sind die wesentlichen Elemente dieses Planungsvorhabens festgelegt. Dann folgt noch der Bebauungsplan und dann kann man natürlich den Bebauungsplan, den kann man noch in Teilen angreifen, aber eben nur noch en Detail und nicht mehr vom Konzept her. Robert, kannst du da noch was zu sagen, wie das mit diesem Bürgerbeteiligungsverfahren aussieht, was das Gelände betrifft, warum da eigentlich nichts stattfindet? Also, dass nichts stattfindet, kann man meines Erachtens nicht sagen. Es ist nur die Frage, was da stattfindet. Es gibt sogar eine Vielzahl von sogenannten Bürgerbeteiligungsverfahren hier in Altona. Das, was Thomas eben schon erwähnte, das eine, das, was früher Masterplan hieß, das heißt jetzt Zukunftsplan, das wird vom Bezirk organisiert, darf sich aber nicht mit dem Bahngelände beispielsweise befassen, weil das Bahngelände ein sogenanntes Vorbehaltsgebiet ist, was ausschließlich von der BSU, also vom Senat praktisch in der Planungshoheit ist. Das ist dem Bezirk entzogen worden. Da nachdem der Bezirk also Anfang des Jahrtausends schon 3-4 Jahre alle möglichen Planungen gemacht hatte, kam dann die BSU und hat gesagt, also ja, Altona Trottel, ihr habt sowieso keine Ahnung, das müssen wir jetzt mal richtig planen. Und dann haben sie das zum Vorbehaltsgebiet erklärt, übrigens unter Frau Heiduck, und da wurde dann auch die Bürgerbeteiligung ausschließlich von der BSU organisiert. Und dieser Zukunftsplan Altona, den der Bezirk allerdings auch im Auftrag der BSU organisiert hat, der durfte sich mit diesem Bahngelände nicht beschäftigen, auch nicht mit IKEA, weil das auch evoziert worden ist. Der durfte sich auch nicht beschäftigen mit dem Autobahndeckel und den Kleingärten und so. Das sind alles ausgenommene Gebiete. Und übrig geblieben ist letzten Endes nur ein bisschen Planungsgebiet im zu St. Pauli hin am Hexenberg und Richtung Diebsteich. Das sind die, wo der Zukunftsbahn sich noch mit beschäftigen konnte. Die Bürgerbeteiligung auf dem Bahngelände, die ist eben gleich von vornherein von der BSU organisiert worden, aber das eine ist so wenig inhaltlich bestimmend wie das andere. Also ich meine, wir sind als Linke sind wir aus der Zukunftsplan Projekt ausgestiegen, weil es uns einfach also ein völlig sinnloses immer wieder Aufeinandertreffen mit bunten Papierchen, die an die Wand geklebt wurden, die aber nichts mit der realen Planungssituation für den Stadtteil zu tun hatten. Und auch was die dieses Bahngelände anlangt, ist es, nachdem ich war nun nicht bei allen Versammlungen, aber bei sehr vielen, ging es ja nicht um die grundsätzliche Frage, was dort geschaffen werden kann, sondern im Grunde war das alles schon klar. Es war schon klar eben, und es wurde dann darüber geredet, soll das ein achtgeschossig oder siebengeschossig sein oder so, also gewisse Details, aber in der Planung. Aber die Gesamtplanung, wie das überhaupt im Zusammenhang auch mit anderen Stadtteilen und Projekten gemacht werden könnte. Das stand ja nie zur Disposition. Es ging ja lediglich bei dieser sogenannten Bürgerbeteiligung eben um die Frage der Geschossigkeit, der Verteilung und allenfalls noch um die dann allerdings schon frühzeitig festgelegte Drittel-Drittel-Drittel-Aufteilung zwischen den verschiedenen Wohnungsarten. Aber grundsätzlich ist das da nicht zur Disposition gewesen, zumindest nach meinem Erleben. Thomas, du wolltest gleich dran ansetzen? Ich wollte gerne Robert nochmal ergänzen, weil das für mich ein ganz wichtiges Anliegen ist oder auch für die Freunde in der Initiative. Also wir haben es ja bei dem Bahngelände um ehemaliges Volksvermögen zu tun. Das ist zwar ein Wort, was ein bisschen außer Gebrauch gekommen ist, aber letzten Endes ist das so, dass eben diese Verkehrsflächen allen gehört haben. Und wir haben, wenn wir immer wieder hören, dass eben der Anlass für die Planung die Verlegung des Fernbahnhofs ist, dann halten wir dagegen, der Anlass für die Planung, die jetzt eben massiv und heftig vorangetrieben wird, ist letzten Endes der Wunsch der Bahn gewesen, an die Börse zu gehen. Aus dem Vorhaben ist dann später nichts mehr geworden, aber bevor, also es war ja eine ganz heftige Diskussion, die wir mitverfolgen konnten, soll die Bahn überhaupt privatisiert werden oder nicht? Bemerkenswerterweise wurde das nach dem Zusammenbruch Ost und Anschluss West, stand das plötzlich im Raum, die Bahn müsse jetzt privatisiert werden und müsse an die Börse. Und im Vorfelde dieser Diskussion, bevor das im Bundestag zu Ende behandelt wurde, hat es aber schon einen Verkauf gegeben und dieser Verkauf ist der eigentliche Sündenfall, weil wir werden nämlich immer wieder gefragt, wie konnte es denn überhaupt kommen, dass diese Gleisflächen, die ja uns allen gehören, nun einem privaten Eigentümer, nämlich genau dieser Konsortium namens Aurelis Real Estate, wie konnte das dazu kommen? Das kam so. Die Bahn hat zunächst eine Tochter gebildet und hat ihr alle Flächen übertragen, die sie nicht mehr für den Verkehr nutzte. Das waren viele Flächen in innerstädtischer Lage, in erster so eine Sahne-Immobilienlage ist das ja. Dann ist in 2007 diese Bahntochter, die immer noch uns gehörte, ist schließlich verkauft worden an das Konsortium Aurelis, bestehend aus dem Baukonzern Hochtief und dem Finanzinvestor Redwood Grove International mit dem Sitz auf den Cayman Islands. Und das wurde 2007 über die Bühne gebracht. Und da hat das Konsortium 1500 Liegenschaften mit 27 Millionen Quadratmeter für 1,64 Milliarden Euro gekauft, bundesweit, also nicht etwa in Hamburg, aber natürlich auch die Flächen hier in Hamburg. Und zwar, wenn man das errechnet, zu einem Quadratmeterpreis von 60 Euro. Das heißt also, dieser Billigstpreis, der da gezahlt wurde, hat aber immerhin dazu geführt, und das hat der Roland Klaus von den Linken im Bundestag zum Thema gemacht, einer leidenschaftlichen Rede und hat sich dagegen gewandt, hat gesagt, es handele sich dabei um eine offene Verschleuderung von Volksvermögen. Ich bin jetzt auch gleich durch, weil es wird nämlich interessant. Ich nenne das Sündenfall und ich habe einen Harald Hempen, Herrn Harald Hempen von Aurelis, auf diese Sache angesprochen. Und der hat gesagt, der war wütend und hat mich mehr oder weniger angeschrien, hat gesagt, was ich denn wolle, es handle sich doch dabei um einen ganz normalen Eigentümerwechsel. So verschieden wird das gesehen. Okay, das war es erstmal zum Bahngelände oder dann wohl irgendwann ehemaligen Bahngelände in Altona. Nach der nächsten Musik machen wir weiter. Es geht dann weiter mit Robert Jarowoy zur Bahndirektion, die direkt am Busbahnhof Altona liegt. Ja, jetzt hören wir das Stück Leo Smith von 1977 von der Platte Wild Flowers. Das ist eine Platte der New York Loft Jazz Sessions. Thank you. Es gibt ja noch ein weiteres Projekt nähe des Bahnhofs, und zwar das Bahndirektionsgebäude wird demnächst von der Bahndirektion verlassen. Es gab dazu auch schon öffentliche Veranstaltungen, und erzähl doch mal, was sind da eigentlich konkret jetzt die Planungen und wie ist eure Position als Linke zu diesen Planungen? Also am 31. März 2013 wird die Bahndirektion in die City Süd umziehen und dieses Gelände fast vollständig räumen. Eine Sache räumen sie nicht, und das ist ganz interessant. Es gibt unter diesem Gelände oder diesem Gebäudenkomplex gibt es einen sogenannten BASA-Bunker. Die BASA, das ist ein eigenständiges Telekommunikationssystem, was die Bahn hat, weil damals aus Sicherheitsgründen Krieg und so weiter wollten sie sich nicht an der normalen Postkommunikation beteiligen. Und von diesem Bunker, der unter, also zur Lobestraße hin, unter dem das ist die jetzige Kantine dort in der Winterstraße, Lobostraße. Das ist so eine Art Befehlsstand von der Bahn für ganz Norddeutschland. Von dort aus werden die Stellwerke bis nach Kiel und Flensburg bedient. Und den hat die Bahn bis 2023 gesagt. Also die haben das Gebäude der Bahndirektion verkauft am 1. Januar, jetzt 2011. Und diesen Bunker, aber den haben sie bis 2023 in Besitz behalten. Unterirdisch gehen von diesem Bunker gibt es einen Tunnelbereich direkt zu den jetzigen Gleisanlagen im Bahnhof. Diese ganze Geschichte haben sie aufrechterhalten. Insofern kann man vielleicht, ist das ein gewisser Hinweis dafür, dass sie nicht vorhaben, wahrscheinlich vor 2023, wenn überhaupt, diesen Bahnhof wirklich aufzugeben, weil ihre ganzen Steuerungsanlagen eben darunter sitzen. Das Bahndirektionsgelände, das ist in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts vom Magistrat der Stadt Altona der Bahn zur Verfügung gestellt worden. Damals hatte Altona die Freihafenrechte verloren, und um neue Arbeitsplätze zu schaffen, hatte man dieses Gelände der Bahn geschenkt und gesagt, baut darauf eine Bahndirektion, und man hoffte auf bis zu 700 Arbeitsplätzen, die da entstünden. Und dass die Bahn das jetzt, genau was Thomas eben schon gesagt hat, in Bezug auf das Güterbahnhofgelände oder andere Bahngelände zu Spekulationszwecken verkauft, nachdem ihr das sozusagen aus den Steuergeldern geschenkt worden ist, damals zur Verfügung gestellt worden ist, um Bahnbetrieb zu machen und Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten, ist natürlich ein Skandal an sich schon mal. Jetzt ist dieses ganze Gebäude, dieser ganze Gebäudekomplex verkauft worden. Der hat eine Größe von ungefähr 45.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, also die bewohnbare Fläche. Da haben wir mal ausgerechnet, könnte man mindestens 400 Wohnungen daran einrichten. Und das wäre auch gar nicht so schwer. Das Gebäude ist technisch in perfektem Zustand. Auch alles, was die Versorgungsleitung mit Wasser und Heizung und dergleichen anlangt. Und man hat das ja im Forumsgebäude in der Großen Bergstraße gesehen, dass ein Umbau von, das waren ja alles ehemalige Saga-Büros, dass so ein Umbau von Büros in Wohnungen technisch durchaus möglich ist. Und es wäre sicherlich eine Lösung gewesen, die hier im Herzen Ottensens und Altonas dort 400 Wohnungen zu errichten, vielleicht mit unten im Erdgeschoss kleinteilig ein bisschen Einzelhandel, Gastronomie oder so, aber darüber eben diese Wohnungen, so wie es ja auch schon von der Planungswerkstatt damals für die neue Große Bergstraße angedacht war, statt IKEA so etwas zu machen, das hätte man sicherlich dort auch machen können. Okay, ja. Also was ich jetzt gehört habe, es ist aktueller Plan, irgendein Studentenwohnheim, ein bisschen Gewerbe, so eine Art Latte Macchiato-Zone im Innenhof. Was ist da dran? Das ist schon weitgehend richtig. Es gibt einmal dieses Gebäude am Felde, das ist eine typische Nazi-Architektur. Und da es da nur noch wenige von gibt, ist das unter Denkmalschutz gestellt worden. Und da drin soll dieses Studentenwohnheim eingerichtet werden, betrieben werden. In dem anderen Komplex, da bleibt ein kleiner Teil zum Busbahnhof gelegen, soll wieder zurückgemietet werden von der Bahn für Schaffnerwechsel und so. Das ist auch, ich glaube auch die Busfahrer, die sind, also dass der HVV da auch ein irgendwie Ruhezonen für die Busfahrer, dass sie sich da mal die Füße hochlegen können irgendwie. Ansonsten soll dort ein großes Hotel eingerichtet werden, ein angeblich Low-Budget-Hotel, aber das ist, also muss man abwarten, ob das dann wirklich kommt. Und ja, die Innenhöfe sollen zu Latte Macchiato-Zonen, wenn du so willst, umgebaut werden, die also zum Teil verglast und so weiter und sollen, also die sind jetzt ja total abgeschlossen, man kommt da nicht rein, die sollen geöffnet werden, so dass dort also mit Innengastronomie in Verbindung mit dem Hotel und so soll dort sowas eingerichtet werden. Und dann in diesem einen Gebäude, wo der Bunker da drunter ist, das soll irgendwie für bedingt bis 2023, weil das nicht abgerissen werden darf, so lange zwischennutzungsmäßig vermutlich an Kleingewerbetreibende vermietet werden in der Zwischennutzung. Bis es dann nach 2023 ist der Plan, soll es abgerissen und Wohnbebauung dort gemacht werden. Also irritierend finde ich es halt schon, also weil also die wirkliche Größe des Gebäudes war mir vorher nicht klar, irgendwie was da umgebaut wurde. Wie sieht's da so, also erstens, wer hat's eigentlich gekauft? Ist das ein Unternehmen, ein Eigentümer? Und wie lief da das Verfahren eigentlich ab? Weil so in der Öffentlichkeit habe ich davon relativ wenig mitgekriegt. Ich habe halt nur irgendwann gehört, dass es verkauft wurde. Ja, also gekauft hat es die DWI. Deren Chef ist ein gewisser Herr De Waal, der in Altona schon ziemlich bekannt ist. Der hat zum Beispiel an der Arnoldstraße die ehemalige Gewürzmühle seinerzeit gekauft. Dann wurde für ihn eine Bebauung, er hat dann zugesichert, dass er einen gewissen Anteil Sozialwohnungen machen würde. Dann hat man einen Bebauungsplan gemacht, der zuließ, dass er so hoch wie der Bunker, der vorher da war, 35 Meter, glaube ich, hoch, genauso hoch seine Wohntürme da bauen könne. Dafür hatte er sich verpflichtet, Sozialwohnungen zu machen. Dann hat er das aber verkauft, nachdem der Bebauungsplan raus war. Und die das gekauft haben, haben gesagt, was interessiert uns, was der zugesagt hat. Und einen städtebaulichen Vertrag hatte das Rechtsamt Altona vergessen zu machen. Und deswegen haben wir jetzt dieses, was wir dort haben, mit Eigentumswohnungen ausschließlich in der Arnoldstraße. Und nun weiß man bei diesem Investor nicht, ob er nicht vielleicht auch wieder in dieser ganzen Geschichte so etwas Schräges plant. Das kann keiner wissen. Der ist bekannt, der Astra-Turm gehört zum Beispiel dieser Gesellschaft. Die sind nach der Wende sind die gegründet worden und haben vor allem in Leipzig, Dresden, glaube ich, und so weiter, also im Osten, haben die alles Mögliche gebaut und haben dann aber auch hier in Hamburg. Ja, ich weiß jetzt speziell von dem Astra-Turm, dass das deren Projekt war. Und diese komische Nummer, möchte ich mal sagen, mit der ehemaligen Gewürzmühle in der Arnoldstraße, die ist auch überliefert und bekannt. Also, und jetzt, ja, das, was ich eben gesagt habe, was der Plan ist, das ist die Vorstellung von dem Herrn selber, die er auch in der öffentlichen Sitzung gemacht hat, wo er also das so dargestellt hat, dass er das beabsichtige, so zu gestalten. Was man jetzt immer davon hält oder nicht, weil das ist die Frage. Also es ist planungsrechtlich aus dem Eisenbahnrecht entwidmet worden. Es ist jetzt in der bezirklichen Planungshoheit, aber da das jetzt da das ja weiterhin gewerblich genutzt werden soll, dadurch im Prinzip keine wesentliche Umnutzung kommt, ist außer für dieses Studentenwohnheim wird es wohl, da muss kein neuer Bebauungsplan jetzt gemacht werden, sondern das kann in dem Rahmen weiter so geführt werden. Tja. Okay, so gruselig erstmal. Wir hatten es ja vorgenommen, das hatten wir am Anfang nicht angekündigt, einen Spaziergang durch Altona zu machen. Wir waren jetzt auf dem Bahngelände, sind an der über den Busbahnhof zur Bahndirektion gegangen und nach der nächsten Musik geht's dann weiter. Dann gehen wir zur Elbe runter zur Seefahrtsschule. Ja, das waren John Hagen und Bettina Göbel im Gespräch mit Thomas Leske von Altopia und Robert Jarowoy von der linken Fraktion. Wir wollen jetzt erstmal noch, bevor wir das Bahngelände verlassen, ein Stück spielen und zwar von der legendären Formation The Gun Club, Black Train. Ja, wir stehen jetzt hier vor der Seefahrtsschule an der Rhein-Wild-Terrasse, direkt mit Blick zur Elbe runter sozusagen. Ja, das ist so eine kleine Straße an der Elbchaussee und ja, die Seefahrtsschule, das ist ein viergeschossiger Bau aus den frühen 30er Jahren, nach den Entwürfen vom Architekten Hans Meyer gebaut. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, war es 2005, als die Stadt diese Seefahrtsschule geschlossen hat und auch relativ parallel dazu eben dann auch das Gelände zum Verkauf angeboten hat. Also wie wir jetzt hier sehen, tut sich hier schon einiges. Also hier sind gerade schon Bauarbeiten im Gange. Dorothee, du warst ja in der Initiative auch an der Elbe, die sich für den Erhalt der Seefahrtsschule eingesetzt hat. Was passiert hier gerade? Also ich möchte zunächst nochmal ausholen, ganz richtig, die Seefahrtsschule ist 1931 war der Baubeginn und 1934, 35 fertiggestellt worden und ist dann tatsächlich 2005 eben, wo nur noch, glaube ich, 40 Studenten oder Kapitäne dort ausgebildet wurden, dicht gemacht worden. Die letzten Pläne, die in der Seefahrtsschule hingen, waren schon von 2003, also an den Türen. Es war schon das ausgedünnter Betrieb. Dieses Gebäude stand dann bis 2009, 2010 komplett leer. Es wurde beheizt, weil es soweit auch noch intakt war von der Infrastruktur. Zeitgleich war dieses Gebäude eben mit zum Verkauf angeboten worden. Die Reedersgruppe Rigmas hat sich eben dort, oder das ist ein Konsortium, hat sich dafür interessiert und im Netz waren auch schon die neuen Baupläne zu sehen, wo ein großer Glaspalast mit einer Hotelbebauung eben zu sehen waren, geplant waren. Man hörte es schon munkeln, dass dort auch Insolvenzen sind. Letztendlich hat sich eine Gruppe eben an der Elbe mitgegründet, zu dem Zeitpunkt, als es so aussah, als ob diese Seefahrtsschule komplett abgerissen werden sollte. Die Bilder, die von der Rickmers-Gruppe eben auch schon auf den Webseiten soweit angeboten wurden als Zukunftsvision, waren ohne dieses Gebäude. Die Gruppe Anna Elbe hat sich dann gegründet, obwohl dieses Gebäude natürlich auch auf einem sehr exponierten Gelände liegt, aber immer noch in Hand der Stadt ist, also eben mal ehemals eben die Seefahrtsschule, die nun 5-6 Jahre betrieben wird, beheizt wird und völlig intakt ist, leer stehen gelassen wird als ein Gebäude der öffentlichen Hand. Dann auch tatsächlich zu sagen und Pläne zu entwickeln, was in diesem intakten Gebäude passieren kann. Anna Elbe als Initiative hat sich gegründet, Weitblick für Hamburg, zeitgleich zu dem Moment, wo eben die Stadt sich überlegt hat, auch tatsächlich kreativ Wirtschaft mit in ihr Profiling zu nehmen. Und so entstand auch die Vision, wenn ernst gemeinterweise tatsächlich auch Kreative oder Künstlerinnen mit jetzt neben dem Hafen im Profil der Stadt erscheinen, warum wird dann eigentlich nicht so ein leerstehendes Gebäude zum Beispiel auch für künstlerische Ateliernutzung und für die Bürger zur Verfügung gestellt? Ja, das war jetzt so, du hast ein paar Sachen schon angesprochen, dass da ja nach einigen Jahren Leerstand dann eben eigentlich alles schon so aussah, als hätte es einen Käufer gegeben. Da gab es diese Pläne und meines Wissens nach eben auch schon entsprechende Zeitungsberichterstattung. Also Rickmers und eine andere Reederei wollten dort ihre Hauptgeschäftssitze hinverlegen. Ja, es heißt, es gab eben verschiedene Gerüchte, ne? Was da genau passiert ist. Robert, das kannst du vielleicht nochmal ergänzen. Was ist deiner Meinung nach oder was weißt du darüber, warum Rickmers denn letztendlich abgesprungen ist? Das war die Finanzkrise. Das war da zu der Zeit 2009, als die ganze Schifffahrtsgeschäfte, Containergeschäfte in eine große Krise gerieten. Und Rickmers ist eine große Reederei, die im Überseegeschäft, im Containergeschäft aktiv ist. Und dass sie das dort so bauen wollten, wie das eben von euch geschildert wurde, das ist kein Gerücht. Das ist, gab die Pläne und das ist alles sozusagen schon in trockenen Tüchern gewesen. Warum sie dann letztlich in 2009 abgesprungen sind, haben sie natürlich nicht öffentlich erklärt. Aber das war der Zusammenhang mit dieser Finanzkrise und der ganzen Krise der Schifffahrts, des Überseehandels, war eindeutig erkennbar. Und für, auch wenn es nicht so öffentlich gesagt wurde. Und jedenfalls sind sie dann abgesprungen, ohne das offiziell zu begründen. Aber diese Pläne, die waren nicht nur Gerüchte, sondern die lagen ja vor. Und das hätte also auch sozusagen unmittelbar losgehen können. Das ist dann nur durch den Rückzug von Rickmers wieder in die Schublade zurück verfrachtet worden. Ja, das ist anschließend gut. Man muss dazu natürlich auch noch sagen, das ganze Gebiet ist natürlich im Umbruch. Hamburg ist in einer Situation, wo sie komplett ihren öffentlichen Raum verkaufen. Und gleichzeitig in diese, also wie gesagt, die Seefahrtsschule mit einem wunderschönen Blick über die ganzen Kohlbrandbrücken und diesen Elbarm dort, hat natürlich einen unglaublichen Reiz. Und unten an dem Ufer der Elbe gibt es das berühmte Sichelgrundstück, was natürlich auch verkauft worden ist. Und wie das läuft bei diesen Verkaufsgeschichten, es werden bestimmte Quadratmeterzahlen, die hinterher raus, Bruttogeschosszahlen müssen hinterher rauskommen. Das Problem ist nur, wenn diese ganze Fläche fast flächendeckend eben verplant wird, was das an Gewinn für die, also weil dieses ganze Stadtplan bewegt sich natürlich immer mehr auch in Richtung von tatsächlich auch Immobilienmarketing. Und wenn diese Fläche so teuer angelegt wird, dass man so hoch bauen muss, gab es diese Geschichte, dass nicht nur 4 Stockwerke gebaut werden, sondern auch noch höher. Das Grundstück der Seefahrtsschule liegt hinter diesem Areal. Wenn höher bebaut worden ist, das war meine Information von Rickmers, die Forderung, die Bebauungshöhe zu begrenzen. Das hat die Stadt nicht gemacht. Diese Auflage hat sie nicht gemacht. Ich habe Entwürfe gesehen für die Sichelfläche. Es ist dann ja auch hinterher höher gekommen. Was natürlich wiederum, wie es ist, dann eine Wertminderung für das dahinterliegende Grundstück ist. Das heißt, diese ganzen, der Verkauf des ganzen Elbufers ist ja nicht nur abhängig davon von einem Gebäude, sondern eben, wenn dir davor ein Riesenklotz gesetzt wird, dann kannst du hinten mit der freien Aussicht nicht mehr viel anfangen. Mhm. Soweit ich weiß, war eben auch die Begrenzung, die Nichtbegrenzung der Geschosshöhe mit ein Grund für diese Seefahrtschulen-Verkaufssituation. Es war ja nun so, dass die Stadt dieses Areal im Höchstbieterverfahren verkaufen wollte. Jetzt ist die Initiative an der Elbe dahergekommen und hat ein Konzept ausgearbeitet und sich damit beworben. Vielleicht kannst du das mal kurz schildern, was so die Inhalte waren, mit denen ihr da so angetreten seid. Die Kaufsumme war damals angegeben worden mit, glaube ich, 16 Millionen. Wir hatten überlegt, eben auch mit ganz vielen Teilhabern eine Initiative zu machen, dieses Gebäude zu kaufen, aber über ganz viele Teilhaber letztendlich eine Finanzierung hinzubekommen in Höhe von 10 Millionen. Das Konzept stand auch. Die Nutzung des Gebäudes wäre gewesen, eben in dem Parterrebereich, was ja auch teilweise mit von dem Hafenbahnhof, der ausgelagert worden wurde, weil er unten zugebaut worden ist, dann auch genutzt wurde, einen öffentlichen Bereich zu haben mit Gastronomie, mit niedrigschwelliger Gastronomie, also mit nicht der Hochpreissequenz. Dann noch mit öffentlichen Räumen, die eben auch ohne Konsumzwang benutzt werden können. In den nächsten Stockwerken Ateliers und auch Arbeitsräume. Und in dem oberen Stockwerk ein Künstlerhotel und Artist-in-Residence-Programme dort anzusiedeln. Das war das Konzept für diese Belegung dieser Seefahrtschule, dem Hauptgebäude. In den anliegenden Gebäuden, das muss man ja auch sagen, war die Überlegung, noch ein Theater mit reinzunehmen, eine Probebühne mit reinzunehmen und die Villa, also es gibt ja viele Gebäude, auch dann noch die zwei Villen, da noch ein Jugendzentrum und einen Kindergarten mit anzusiedeln. So, also eine Vielfachnutzung dort zu haben. Ja, dann ist ja jetzt im Frühjahr diesen Jahres, 2011, noch kurz vor den Neuwahlen, kam eben ein anderer Käufer zum Zug. Das war also der Hamburger Architekt Gerkan, der jetzt das Gebäude gekauft hat. Da sind doch viele, also kann man ja vielleicht sagen, viele Sachen, viele Ideen von euch durchaus aufgegriffen worden. Also wie seht ihr das? Also einerseits habt ihr euch für den Erhalt eingesetzt. Das Gebäude wird jetzt erhalten, bleibt erhalten als Seefahrtschule, als alte Seefahrtschule. Und es kommt auch wieder eine Schule dort hinein. Das müsste ja eigentlich schon in eurem Sinne sein, oder? Also das eine ist gewesen, das muss man einfach sagen, vielleicht ist das eine Wirkung von Anna Elbe gewesen und auch wirklich auch mutmachend für alle Aufmerksamkeiten im städtischen Bebauen, die passieren. Dieses Gebäude ist immerhin nicht abgerissen worden, was mit der Bebauung von der Regmas-Gruppe eben schon mal vorgesehen gewesen ist. Wir haben es immerhin bewirkt, dass das Gebäude im Denkmalschutzverfahren noch sich mitbefindet. Das Gebäude ist eines jener im Anklang von Bauhausstil eben wirklich auch wenigen Architekturen in Hamburg, die aber auch bisher noch in öffentlicher Hand gewesen waren und eben am Elbhang eine großartige Möglichkeit waren, dort nochmal für alle auch diesen Weitblick zu haben. Der Verkauf jetzt letztendlich, der auch sich begründet, und das ist ein neuralgischer Punkt, wo gerne die Kultur missbraucht wird, für eine kulturelle Nutzung. Unsere Forderung, also für uns war diese kulturelle Nutzung eben zusammen mit diesen Artist-in-Residence-Programmen und zusammen mit dem Art Hotel und den Ateliers, also einer konkreten Nutzung vor Ort auch. Diese Nutzung, die jetzt passiert, nämlich dass eine Architekturhochschule dort gebaut wird, eine Brand Academy. Ich erinnere nur daran, dass wir nicht in unserem Namen, also das Branding, das Marke, alles zu einer Marke zu machen. Diese Akademie, die Brand Academy und eben auch die Design Factory mit dort auch sich ansiedelt. Das sind natürlich Dinge, die vielleicht alle im landläufigen Sinn auch den Kreativstatus benutzen. Aber es ist natürlich auch, und das darf man einfach nicht vergessen, es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Es ist eine Privathochschule, es sind Privathochschulen. Ja, bevor wir diese informative Zusammenstellung von Informationen fortsetzen, es geht um die Seefahrtschule. Vielleicht noch ein wenig Musik und auch die Information, die Demonstration, Mietenwahnsinn stoppen ist jetzt ungefähr bei der Reeperbahn angelangt. Dort wird es dann auch nach kurzer Zeit eine Zwischenkundgebung geben. Also wer noch dazustoßen will, Reeperbahn, dort müsstet ihr auf die Demonstration stoßen. Wir hören jetzt The Modern Lovers, Old World.